Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Drittes Buch, Aufklärung und Revolution. Vom Siebenjährigen Krieg bis zum Wiener Kongress. Willkommen zur 65. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Diesmal ist der erste Teil einer Doppelfolge zu hören. Sowohl heute als auch nächstens darf ich als Sendungsgast Helene Maimann begrüßen. Da sowohl Lesung als auch Kommentar in einem Stück aufgenommen und beim Schneiden geteilt wurden, ich aber die Chronologie des Gesprächsverlaufs beibehalten wollte, kommt es unvermeidlich zu vor- bzw. nächstens dann zurückgegriffen. Im heutigen Kommentar werden daher teils Textpassagen angesprochen, die erst in der kommenden Folge zu hören sein werden. Sollten Sie den einen oder anderen direkten Bezug vermissen, ersuche ich daher um ein wenig Geduld. In 14 Tagen werden sich alle Kreise schließen. Die Zauberlaterne. Die Französische Revolution hat nun noch, neben vielen einprägsamen Eigentümlichkeiten, eine ganz besonders auffallende. Eine Revolution ist ja zumeist etwas sinnlos Zerstörendes, wild Animalisches, schauererregend Hässliches, tote Pferde, zerschossene Häuser, geplünderte Läden, in die Luft gesprengte Brücken, verkohlte und zerfetzte Menschenleiber. Die Französische Revolution aber erscheint uns, obwohl grauenhaft, doch nicht hässlich. Sie hat für uns etwas dämonisch-pittoreskes. Wodurch wird nun eine Revolution aus einem wütenden Chaos von Gier und Wahnwitz, das sie in ihrer leiblichen Erscheinung allemal ist, zu einem ästhetischen Phänomen? Dies hat, glauben wir, zwei Gründe. Zunächst einen allgemeinen. Alle Ereignisse, sobald sie einmal historisch geworden, das heißt, in eine entsprechende Entfernung gerückt sind, werden von uns bis zu einem gewissen Grade als künstlerische Erscheinungen gewertet. Nicht bloß, weil wir heute mit jener Uninteressiertheit auf sie blicken, die angeblich eine der Hauptvoraussetzungen jedes artistischen Genusses ist, sondern wegen des verklärenden Charakters, den jede Distanz den Dingen verleiht. So paradox es im ersten Moment klingen mag, je ferner wir einer Sache stehen, desto tiefer wirkt sie auf uns, desto ästhetischer mutet sie uns an. Eine Pflanze erscheint uns poetischer als ein Tier, ein Kind poetischer als ein Erwachsener, ein Toter poetischer als ein Lebender. Und dasselbe gilt natürlich von der Vergangenheit. Schon unsere eigene Vergangenheit hat einen eigentümlich halbromantischen Charakter. Wir denken an vergangene Erlebnisse, selbst wenn sie peinlich waren, immer mit einem gewissen Neid und finden, das Leben sei damals schöner gewesen. Das Erlebnis hat eben immer eine viel geringere Realität als die Fiktion. Die Ereignisse, die uns die Geschichte überliefert, sind berichtet, dargestellt, gedacht. Sie sind in der Fantasie. Jene, die wir als Zeitgenossen miterleben, sind bloß wirklich. Die Ersteren kommen zu uns im Gewande der Dichtung und haben daher jene aromatische, berauschende, verwirrende Wirkung, die die Poesie immer und die Wirklichkeit nie hat. Wenn wir einen Vorgang miterleben, so schiebt sich zwischen die tiefen seelischen Eindrücke, die er machen könnte, immer die Fülle der alltäglichen Details und sprengt die Wirkung. Die Nähe ist zu groß, das Körperliche ist zu aufdringlich. Wir können die Sache gewissermaßen anfassen. Die Illusion, die geheimnisvolle Fernwirkung, ist zerstört. Das, was war, wirkt auf uns allemal tiefer als das, was ist. Dazu kommt aber noch eine Besonderheit der Französischen Revolution. Sie besteht ganz einfach darin, dass diese Revolution französisch war. Der Franzose besitzt nämlich das paradoxe und mysteriöse Talent aus allem. Gott, Liebe, Freiheit, Ruhm, Alltag, ein Kolportage-Drama, ein Saisonroman zu machen. Er weiß allem ein gewisses ästhetisches Arrangement und eine gute wirkungsvolle Drapierung zu geben. Die imposante Ferozität der Instinkte, die damals frei wurden, bot übrigens an sich schon dem im Bücherstaub und Tabaksqualm grau dahindämmernden Europa ein blendendes Schauspiel. Es wurde aus seinen trägen Nachmittagsempfindungen aufgeschreckt durch diese leuchtende Flammengarbe, die mit ihrem prachtvollen Farbenspiel den Himmel rötete. In seinem Bericht über die Konventssitzung vom 16. Januar 1793, die über den Tod des Königs abstimmte, macht Mercier die Bemerkung: Tout est optique. Ein merkwürdig aufschlussreicher Satz. Es scheint, dass die ganze französische Revolution auf viele wie ein gespenstisches Figurentheater, wie die Vorgänge in einer Zauberlaterne gewirkt hat. Diese geradezu magische Atmosphäre hat niemand packender und suggestiver nachgestaltet als Carlyle in seiner French Revolution, in der das seltsam schattenartige, unheimlich huschende, gewissermaßen zweidimensionale und dabei albdruckhafte und traumähnliche aller Ereignisse zu lebendigster Wirkung gelangt. Dazu kommt noch die wunderbare lateinische Formvollendung, in der sich alles abspielte. Die öffentlichen Äußerungen dieser wilden Rotte von Mördern und Irrsinnigen, ihre Reden, Pamphlete, Manifeste waren immer noch Kunstwerke. Sie könnten ohne Änderung, höchstens mit ein paar Strichen, in jedes Theaterstück hinübergenommen werden. Zum Beispiel, wie Robespierre die Unverfrorenheit hat, dem Konvent im Gefühl seiner Allmacht zuzurufen: Wer wagt es, mich anzuklagen? Und Louvet sich erhebt, langsam vier Schritte vortritt und ihn scharf anblickend erwidert: Ich, Robespierre, klage dich an. Oder Danton, der vor seiner Hinrichtung ausruft: Oh, mein geliebtes Weib, also muss ich dich allein zurücklassen, sich aber sofort unterbricht: Pfui, Danton, keine Schwäche, Danton. Oder die berühmte Anklage von Camille Desmoulins gegen die Jakobinerherrschaft im Vieux Cordelier, die in ihrer prachtvollen Steigerung ein Paradestück für keins gewesen wäre. Ergibt sich den Anschein, als ob er von den Zuständen unter den römischen Kaisern redete, meint aber natürlich die Gegenwart. Zu jener Zeit wurden Worte zu Staatsverbrechen. Von da bedurfte es nur noch eines Schrittes, um bloße Seufzer und Blicke in Verbrechen zu verwandeln. Bald wurde es für den Cremutius Cordus zu einem Verbrechen der Gegenrevolution, dass er Brutus und Cassius die letzten Römer genannt hatte. Für den Mamercus Scaurus zu einem Verbrechen der Gegenrevolution, dass er tragische Szenen gedichtet hatte, denen man einen Doppelsinn beilegen konnte. Für den Torquatus Silanus zu einem Verbrechen der Gegenrevolution, dass er Aufwand machte. Für den Konsul Cassius Geminus, dass er über das Unglück der Zeit klagte, denn das hieß die Regierung anklagen. Für einen Abkömmling des Cassius, dass er ein Bildnis seines Urgroßvaters im Hause hatte, für die Witwe des Gellius Furca, dass sie die Hinrichtung ihres Gatten beweint hatte. Alles erregte Argwohn beim Tyrannen. Genoss ein Bürger die Volksgunst? Er war ein Nebenbuhler des Fürsten, verdächtig. Mied er dagegen die Volksgunst und blieb am Kamine sitzen, Dieses eingezogene Leben zeigte, dass er politisch indifferent war, verdächtig. War einer reich? Das Volk konnte durch seine Spenden verführt werden. Verdächtig. War einer arm? Niemand ist so unternehmend wie der Besitzlose. Verdächtig. War einer von düsterem, melancholischem Wesen? Es betrübte ihn, dass es um die öffentlichen Angelegenheiten gut stand. Verdächtig. Machte sich einer gute Tage und verdarb sich den Magen? Es geschah aus Freude, weil der Fürst sich nicht wohl befand. Verdächtig. War einer streng und tugendhaft in seinem Lebenswandel? Er wollte den Hof herabsetzen. Verdächtig. War einer Philosoph, Redner, Dichter? Er wollte einen größeren Ruf haben als die Regierung. Verdächtig. War einer siegreich als Feldherr? Er war nur umso gefährlicher durch sein Talent. Verdächtig, verdächtig, verdächtig. Vor dem Revolutionstribunal um Name, Alter und Adresse befragt, antwortet Danton: Mein Alter ist 35, mein Name befindet sich im Pantheon der Weltgeschichte und meine Wohnung wird bald das Nichts sein. Camille Desmoulins antwortet: Ich bin so alt wie der gute Sans-Culotte Jesus. Für Revolutionäre ein gefährliches Alter. Tatsächlich war er schon 34, aber er retuschierte ein bisschen dem Effekt zuliebe. Als sein Mitverurteilter Hero Sechel ihn auf dem Schafott umarmen will, sagt Danton, indem er auf den Sack weist, in dem sich die Köpfe der Guillotinierten befinden: Dort, mein Freund, werden unsere Häupter sich küssen. Das sind lauter sichere Aktschlüsse und c'est à faire, wie sie Dumas und Sardou in ihren besten Stunden kaum eingefallen sind. Die tragische Operette. Dazwischen spielt viel rührselige Melodramatik. Der Maler David erklärt im Konvent: Unter einer schönen Regierung gebiert die Frau ohne Schmerzen. Der Konventskommissär Ferry apostrophiert in einem Zirkular die Bauern des ihm unterstellten Departements, ihr edlen Naturfreunde, und schließt mit der Aufforderung: Die guten Bürger werden hiermit eingeladen, dem ländlichen Feste der Ernte den sentimentalen Charakter zu verleihen, der ihm gebührt. Die erste Nummer des Mercure de France, die nach den Septembermorden erschien, trug an ihrer Spitze eine Ode an die Mahnen meines Kanarienvogels. Überhaupt, wenn man diese ewigen Freiheitsfeste und Umzüge größten Stils, diesen verschwenderischen Aufwand an geschmückter und lärmender Komparserie, an Versatzstücken, symbolischen Requisiten, Gips, Pappendeckel und Blech beobachtet, so scheint es fast, als sei die Revolution vom französischen Volk als eine Art tragische Operette konzipiert worden. Dies streift oft hart an die Grenze des Kitschigen. Eines Tages betritt die Nationalversammlung ein 120-jähriger Landmann und gibt unter allgemeiner Rührung seinen republikanischen Gefühlen Ausdruck. Ein andermal erscheint Anacharsis Klotz, gefolgt von Vertretern des Menschengeschlechts, langbärtigen Chaldäern, bezopften Chinesen, gebräunten Äthiopiern, Türken, Tataren, Griechen, Mesopotamiern, die der Revolution ihren Gruß entbieten. In Wahrheit lauter guten Parisern in geschickter Verkleidung, geschminkten Statisten der Menschheitsverbrüderung. Am 10. August 1793, dem ersten Jahrestag der neuen Freiheit, findet ein allgemeines Fest statt, für das David eine ganze Kollektion von Riesenattrappen entworfen hat. Die Freiheit mit kolossaler phrygischer Mütze, das Volk einen enormen Herkules mit geschwungener Keule, die Natur, eine überlebensgroße Frauengestalt, aus der am Brüsten Wasser quillt. Gleichzeitig lässt man 3000 Vögel in alle Windrichtungen fliegen, mit Zetteln um den Hals. Wir sind frei, ahmt uns nach. Selbst in ihren grauenhaftesten Handlungen behält die Revolution noch immer etwas vom französischen Esprit. Männer und Frauen werden zusammengebunden und ins Wasser geworfen. Und das heißt Mariage Républicain. Kähne mit abtrünnigen Geistlichen werden versenkt. Und das nennt man vertikale Deportation. Ja, schon ein Wort wie Septembrisé hat etwas Schlagendes, Prägnantes, Scientifisches. Es zeigt sich in allen diesen Dingen, die durch jahrhundertelange Geistesschulung dem ganzen Volksbewusstsein anerzogene Kraft des klaren, gliedernden Gestaltens, des Wortes, das fast automatisch sich immer an die rechte Stelle drängt, der durchgebildeten künstlerischen Optik. Daneben geht, fort comme la mort, das Leben unbefangen weiter und der Esprit Gaulois lässt sich durch nichts seine gute Laune verderben. Während der Septembermorde spielten in Paris 23 Theater. Auch bei jener Nachtsitzung, in der über das Leben des Königs entschieden wird, geht es zu wie bei einer Theatervorstellung. Die Saalwärter in der Gegend des Berges, sagt Mercier, sind wie Logenwärter in der Oper. Die Herren traktieren die Damen mit Eis und Konfekt. Diese haben Karte und Nadel bei sich und merken sich bei jedem Ja und Nein an. In allen benachbarten Kaffeehäusern sind Wetten im Gange. Der Herzog Philipp von Orléans, genannt Egalité, Urenkel des Regenten, Vater des späteren Bürgerkönigs Louis-Philippe, vielleicht der größte Schurke, den die Revolutionszeit hervorgebracht hat, verzehrt vor seiner Hinrichtung ein Frühstück von 2 Dutzend Austern, 2 Koteletts und einer Flasche Claret und begibt sich in sorgfältig nach der letzten Mode gewählter Toilette, grünem Frack, heller Piquetweste, gelber Hirschlederhose, 9 Stulpenstiefeln aufs Schafott. Nicht wenige Damen gebrauchten noch auf dem Weg zu Guillotine Schminkdose und Puderquaste. Kurz, ohne irgendwelche moralische oder auch nur politische Grundsätze betrachtet, stellt die Grande Révolution nichts anderes dar als den stärksten und vollkommensten Ausdruck, den das französische Volk in seiner ganzen Geschichte gefunden hat. Jenes Volk, das so voll von Widersprüchen ist wie kaum ein zweites. So bejahend in seiner leidenschaftlichen Lebensfreude und so zerstörerisch in seinem dämonischen Nihilismus. So unveränderlich in seinem Grundcharakter und so unberechenbar in seinen einzelnen Lebensäußerungen, zelotisch und urban, heroisch und frivol, nüchtern und exaltiert, romantisch bis zum Unsinn und materialistisch bis zum Stumpfsinn. Ein Volk, dem man alles erdenkliche Schlechte nachsagen kann, dass es albern, roh, beschränkt, eitel, boshaft, habgierig, ja oft teuflisch ist, nur eines nicht, dass es jemals langweilig war. Geschichte der Französischen Revolution. Wir wollen uns jetzt in Kürze Gang und Hauptereignisse der Französischen Revolution ins Gedächtnis zurückrufen, um daran den Charakter dieser Bewegung etwas näher kennenzulernen. Ihre nächste Veranlassung war das ungeheure Defizit und der drohende Staatsbankrott. Die einzig mögliche Rettung wäre eine Durchführung des Reformprogramms gewesen, das Turgot ebenso bedeutend als Finanzminister wie als Nationalökonom, dem König vorgeschlagen hatte. Freiheit des Getreidehandels, Aufhebung der Zünfte und Innungen, gleichmäßige Verteilung der Bodensteuer auf alle Grundstücke. Aber er musste seine Entlassung nehmen und verabschiedete sich vom König mit der Prophezeiung, das Schicksal der Könige, die von Höflingen beherrscht werden, ist das Chaos des Ersten. Frankreich zählte beim Ausbruch der Revolution etwa 25 Millionen Einwohner, unter denen sich 21 Millionen vom Landbau ernährten, wenn dieser Ausdruck zulässig ist. Denn da sie allein die ganze Steuerlast tragen mussten, blieb ihnen so wenig, dass die Bodenkultur fast unrentabel wurde. Dazu brachte der Winter von 1788 auf 1789 noch infolge schlechter Ernte und hoher Kälte eine außergewöhnliche Teuerung. Angesichts der gemeinsamen Not des verschwenderischen Hofs und des darbenden Volks blieb schließlich nichts anderes übrig, als die Reichsstände, die seit ein Dreiviertel Jahrhunderten nicht mehr zusammengetreten waren, zur Beratung geeigneter Reformen nach Versailles zu berufen. Sie begannen ihre Sitzungen am 5. Mai 1789. Doch schon am 17. Juni erklärten sich die Vertreter des dritten Stands auf Antrag des Abbé Sieyès als alleinige Nationalversammlung, Assemblée Nationale, indem sie die beiden anderen Stände bloß zum Beitritt einluden. Dem Großzeremonienmeister de Brézé, der ihnen hierauf im Namen des Königs befahl, den Saal zu räumen, erwiderte Mirabeau: Sagen Sie Ihrem Herrn, dass wir auf Befehl des Volkes hier sind und nur der Gewalt der Bajonette weichen werden. Drei Tage später leisteten dieselben Abgeordneten im Ballspielhaus den Schwur, sich nicht zu trennen, ehe sie dem Lande eine Verfassung gegeben hätten. Damit war die Aufhebung der unumschränkten Monarchie und der Adelsherrschaft aber erst theoretisch zum Ausdruck gelangt. Der 14. Juli brachte dann den reellen Sieg des Volkes über Königtum und Aristokratie. An diesem Tage erfolgte die Einnahme und Zerstörung der Bastille, ein tumultarischer Akt von bloß symbolischer Bedeutung, höchst wichtig aber dadurch, dass während seines Verlaufs die Leibgarde zum Volk überging und dass er für ganz Frankreich das Signal zur Erhebung bildete. Von nun an gibt es überall Nationalgarden als Organe der militärischen und Gemeinderäte als Zentren der politischen Macht des Volkes. Am 4. August, in der Bartholomäusnacht der Missbräuche, beschließt die Nationalversammlung, die sich jetzt verfassungsgebende Versammlung, Assemblée Nationale Constituante nennt, die Abschaffung sämtlicher Feudalrechte, Gleichmäßigkeit der Besteuerung und Zulassung aller Bürger zu den öffentlichen Ämtern. Wenige Wochen später werden auf Antrag Lafayettes die Menschenrechte erklärt. Allgemeine Gleichheit, persönliche Freiheit, Sicherheit des Eigentums, Widerstand gegen Unterdrückung, Volkssouveränität. Am 6. Oktober werden König und Nationalversammlung durch einen Aufstand des Pariser Pöbels gezwungen, nach Paris zu übersiedeln. Das Jahr 1790 bringt weitere Veränderungen: Abschaffung des Adels, Einsetzung von Geschworenengerichten und, nach Mirabeaus Devise, il faut décatholiser la France, Einziehung der Kirchengüter und bürgerliche Verfassung der Geistlichkeit, die den Eid auf die Konstitution ablegen muss. Im April 1791 beschließt der König, ins Ausland zu fliehen, wird aber in Varennes angehalten und zurückgebracht. Am 30. September beendet die Constituante ihre Tätigkeit, um sich am 1. Oktober in die gesetzgebende Versammlung, die Assemblée Nationale Législative, zu verwandeln. Ihre beiden Hauptparteien sind die konstitutionell-monarchistischen Feuillants, so genannt nach dem Kloster der Feuillants, wo sie ihre Zusammenkünfte abzuhalten pflegten, und die bürgerlich-republikanischen Girondisten, deren prominenteste Mitglieder aus der Gironde stammten. Die eigentliche politische Macht besitzen aber schon jetzt die außerparlamentarischen Clubs, vor allem die Jakobiner, und die Galerien, auf denen der Pöbel die Deputierten niederschreit und durch drohende Kundgebungen terrorisiert. Im April 1792 zwingen die Girondisten den König, den Krieg an Österreich zu erklären, das bereits seit längerem eine feindselige Haltung eingenommen hatte. Am 20. Juni dringt eine lärmende Volksmenge als Prozession der schwarzen Hosen in die Tuilerien, zieht aber wieder ab, nachdem sie den König, der am Fenster erscheint, gezwungen hat, sich mit der roten Mütze zu bekleiden. Ein junger Offizier namens Bonaparte murmelt dazu in seiner Muttersprache: Che coglione, was für ein Dummkopf! Inzwischen hat Preußen mit Österreich eine Koalition geschlossen und der Oberbefehlshaber der Vereinigten Truppen, der Herzog von Braunschweig, erlässt Ende Juli ein Manifest mit sehr unklugen Drohungen. Dieser Schritt, von dem man wusste, dass er vom König genehmigt sei, ist eine der Hauptursachen des zweiten Sturms auf die Tuilerien, der am 10. August erfolgt. Die Schweizer Garde, die das Schloss verteidigt, wird niedergemacht, der König suspendiert und als Gefangener in den Tempel gebracht. Liebe Frau Dr. Maimann, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Haben Sie zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Eigentlich nein. Wie würden Sie das Bild, das Egon Friedell von der Französischen Revolution gibt, beurteilen? Ja, das entspricht in keiner Weise dem Bild, das sich meine Generation von der Französischen Revolution gemacht hat. Also ich habe in den 70er Jahren studiert, habe auch einen sehr guten Lehrer gehabt, Gerald Sturz, der heute der Doyen der österreichischen Historiker ist und gerade wieder ein Buch über die Menschenrechte schreibt, also für den die Menschenrechte eine der zentralen Themen seines wissenschaftlichen Lebens war und ist. Und ich habe sehr viel von ihm über die Französische Revolution gelernt. Ich habe auch sehr früh schon begonnen, über die Revolution zu lesen. Und wenn ich sage, ich habe keinen persönlichen Bezug zu Friedel, dann weiß ich natürlich, wer der Friedel war. Aber für uns wäre das damals ein sehr überkommener, altmodischer Text gewesen, schon damals. Und ich glaube nicht, dass sich dazwischen etwas geändert hat. Man weiß natürlich weitaus mehr auch über die Französische Revolution als damals. Es sind auch ganz andere Forschergenerationen inzwischen angetreten, die zusätzliche Aspekte geöffnet haben. Friedel ist ja auch kein Historiker in dem Sinn, auch wenn er eine Kulturgeschichte geschrieben hat. Das ist ein Essay, ein großer. Aber die Zugänge, die er hier hat, die sind eigentlich schon in der Zeit, in der er das geschrieben hat, nämlich in der zweiten Hälfte der 20er Jahre ist er das herausgekommen, die Kulturgeschichte, zumindest was diesen Text anlangt, weit überholt. Ja. Was ich hier lese, ist eine Auseinandersetzung oder eine Darstellung auf einer Ebene, wie das in Österreich und auch in Deutschland im 19. Jahrhundert gang und gäbe war in der Tradition des Antirepublikanismus. Also so wie er die Revolution schildert, das waren die Schreckensbilder und die alleinigen Schreckensbilder, die kolportiert wurden unter den österreichischen gebildeten Schichten, die sich gegen die Revolution ausgesprochen haben. Ja, und so wurde das auch noch, als ich ein Kind und eine Studentin war, auch noch in der Öffentlichkeit transportiert. Die Französische Revolution als eine zwar französisch gefärbte und charmante, aber schreckliche Ausgeburt der menschlichen Natur. Das ist ja das, was er da schildert. Und ein Zerrbild der Französischen Revolution, das weit hinter das zurückfällt, was damals schon als Friedel gelebt hat, in der etwas fortschrittlicheren Geschichtsschreibung gang und gäbe war. Und noch dazu dann 30, 50 oder wie jetzt 70, 80 Jahre später. Was sind so die Punkte, bei denen sich die Rezeption geändert hat? Na, die Rezeption war auch damals schon eine ganz andere. Also wo Friedel nicht hinschaut, ist nun mal die Gründe für diese Revolution. Das erwähnt er in einem Nebensatz. Ja, was sagt er da? Ganz am Anfang sagt er, warum sie überhaupt zustande kam. Also es gab eine, der Staat war bankrott fast. Ja, was heißt, der Staat war bankrott? Das war eine Gesellschaft, in der der größte Teil der Bevölkerung, das beschreibt er ja ganz am Rande, fast verhungert ist. Also die Leute zum größten Teil auf dem Land gelebt hatten, in grundherrschaftlichen Zusammenhängen, wie wir das auch hier in Österreich sehr lang gehabt haben, abhängig waren von ihrem Grundherrn, völlig unübersichtlich viele unterschiedliche Steuern zahlen mussten, von der Hand in den Mund gelebt haben, nicht genug zum Leben hatten, in einem unglaublichen Elend gelebt haben, Armut gelebt haben, nicht nur physischer, auch seelischer, psychischer Armut, in kompletter Abhängigkeit von ihrem Grundherrn und der Kirche, was schon die Zeitgenossen im 18. Jahrhundert wirklich empört hat. Das ist ja der ganze Inhalt der Aufklärung gewesen, dass man sich mit diesem sogenannten dritten Stand, also all denen, die nicht dem Adel und dem Klerus angehört haben, auseinandergesetzt hat und gesagt hat, diese Menschen sind rechtlos, haben keine Chance und die Gesellschaft stagniert und bricht eigentlich ökonomisch zusammen. Das war ein Fazit, das schon im 18. Jahrhundert, im späten 18. Jahrhundert gezogen worden ist. Und Friedel, meiner Meinung nach, fällt hinter das sogar zurück. Ja? Er beschäftigt sich nicht einmal wirklich damit. Was die Leute dazu getrieben hat, in einen derartigen Ausbruch des Aufstands und der Revolte eine Revolution zu beginnen, die natürlich dann Ausmaße angenommen hat und Erscheinungsformen angenommen hat, über die wir heute noch erschrecken. Aber eben noch vieles andere auch noch gebracht hat, was er nicht erwähnt. Ja, Friedel hat sich selbst als Antimodernisten betrachtet und gesehen. In manchen Zusammenhängen war Friedel durchaus am Stand seiner Zeit oder ja sogar teils voraus. In anderen Dingen war er bewusst konservativ, man ist fast versucht zu sagen reaktionär. Hm. Wie würden Sie diese sehr drastisch gezeichneten Charaktere eines Graf Mirabeau zum Beispiel oder eines Danton jetzt mal kurz herausgegriffen beurteilen? Ja, ich will da jetzt gar nicht. Ich glaube, man kann nur über den Text was sagen. Und die Kulturgeschichte von Friedel ist ja etwas anderes. Es ist ja ein großer Essay und ich kann mich jetzt nur auf diesen Text über die Französische Revolution beziehen und nicht auf anderes. Ja. Ich glaube, also meine Problematisierung knüpft sich gar nicht daran, wie er einzelne Figuren beschreibt, einzelne Personen beschreibt, sondern dass er, glaube ich, gar nicht verstanden hat, worin der große Progress, diese große Umwälzung der Französischen Revolution eigentlich bestanden hat. Das ist etwas, was er einmal kurz erwähnt, nämlich die Menschenrechte, und dann gleich wieder vergisst. Er macht sich ja dann sogar lustig darüber, nicht? Es gibt ja ganze Passagen, wo er sich über das, was die Französische Revolution gedacht und entworfen hat, macht er sich ja lustig. Also die Gleichheit aller Menschen. Die französische Revolution hat etwas fortgesetzt, was die amerikanische Revolution begonnen hat, nämlich, dass alle Menschen nicht nur vor Gott, sondern auch vor dem Gesetz und vor dem Staat frei und mit gleichen Rechten geboren werden. Das war ja unerhört, nie gehört. Der Beaumarchais mit seinem Figaro, der tolle Tag, ist ja deswegen auch so angefeindet worden, weil er in diesem Stück, Ende des Ancien Regime, den Grafen mit seinem Diener auf Augenhöhe gesetzt hat, auf die gleiche Ebene gestellt hat. Das war unerhört. Deswegen sollte das Stück auch immer wieder verboten werden. Dass man so etwas überhaupt denken kann, dass Leute gleich geboren werden, mit gleichen Rechten. Damals war die allgemeine Auffassung, dass der Mensch dort hineingeboren wird, wo er eben zu verbleiben hat. Dass es keine soziale Bewegung in seinem Leben geben kann. Das ist, macht natürlich eine Gesellschaft völlig immobil. Und das ist bis heute eine Forderung, die in vielen Teilen der Welt noch überhaupt nicht umgesetzt wird, nämlich oder werden kann, nämlich, dass es gleiche demokratische Freiheiten, Rechte und Pflichten für alle Menschen, egal ob sie Mann oder Frau sind, woher sie kommen, dass es diese gleichen Rechte für alle zu geben hat, dass alle gleich sind vor dem Gesetz. Gleiche Rechten, gleiche Pflichten. Das war damals unerhört und es gibt genug, wie wir wissen, gerade heute in der Zeit der Aufstände in den arabischen Ländern, es gibt genug Weltgegenden, wo das nach wie vor überhaupt nicht der Fall ist. Also das ist eine ganz aktuelle Sache. Und seit 200 Jahren oder mehr als 200 Jahren eine umkämpfte Forderung. Und der Friedel hat sich nicht sehr anfreunden können, offensichtlich, mit diesem Gedanken. Friedel war ein sehr ausgeprägter Individualist, also mit gleichem Recht für alle konnte er sehr wohl was anfangen. Was er bestritten hat, ist eine Gleichheit der Menschen halt im Sinn der Aufgabe ihrer Individualität, sagen wir mal, dass alle Menschen dieselben Bedürfnisse haben, dieselben Veranlagungen, Begabungen etc. Das hat er aufs Heftigste bestritten. Also für mich ist ja die Französische Revolution deswegen so interessant, weil sie ein Muster entwickelt für praktisch alle Revolutionen nach ihr, wenige ausgenommen. Nämlich ein Muster, dass es einen Aufstand gibt in dem Moment, wo, wie ein anderer Revolutionär, nämlich Lenin, einmal gesagt hat, die da oben nicht mehr können und die da unten nicht mehr wollen. Dann bricht eine Gesellschaft zusammen und die Frage ist dann immer, was ist der nächste Schritt und wie geht es weiter? Und diese Radikalisierung innerhalb von kürzester Zeit, dieses Muster hat die Französische Revolution geprägt, mehr oder weniger, entwickelt. Und dieses Muster ist dann in vielen Revolutionen nachher immer wieder nachvollzogen worden. Am klassischsten natürlich in der Russischen Revolution, wo es auch eine bürgerliche Phase gibt, eine Spaltung der Revolutionäre in verschiedene Parteien, wo die immer radikalere Partei dann zum Schluss dann eben die Bolschewiken die Macht ergreift. Auch in einer Art Putsch, so wie das auch in der Französischen Revolution der Fall war. Und auch in Russland gab es dann, im nachrevolutionären Russland gab es dann verschiedene Phasen und darunter auch eine terroristische Phase, die sehr lange gedauert hat. Das ist natürlich ein sehr komplexer Prozess, wo die unterschiedlichen Kräfte und Parteien in der Gesellschaft nicht nur miteinander, sondern gegeneinander auftreten. Und entscheidend, wie sich herausgestellt hat, auch schon in der Französischen Revolution, ist immer, wo steht die Armee? Ja? Und wer sitzt an den Kanonen? Ja? Das ist ein Muster, das wir bis heute haben. Wer die Kanonen in der Hand hat, wer den Finger am Abzug hat, der gewinnt sozusagen. Auch die chinesische Revolution übrigens ist auch unter Mao Zedong, also eigentlich seit zum Jahrzehnt, im ganzen 20. Jahrhundert, hat diese Phasen durchschritten, die bürgerliche Revolution, die Aufspaltung in einzelne Gruppen und schließlich hat sich die wirklich linke, radikale Fraktion unter Mao Zedong dort durchgesetzt, in einem, auch einem sehr komplexen Prozess. Das ist ein Muster, das man verfolgen kann und woraus man auch seine Lehren zu ziehen hat. Eines ist klar, bei jeder Revolution, es gibt keinen Weg mehr zurück. Es geht eigentlich dann nur mehr nach vorne. Nur welche Richtung, das ist eine andere Frage. Es kann auch in einem schrecklichen Desaster enden, wie einem Blutbad, wie in Kambodscha zum Beispiel. Ja? Also wo es dann einen neuen Menschen, das war mir die französische Revolution hat ja auch einen neuen Menschen erfinden wollen. Und diese Konzeption des neuen Menschen gibt es bis heute eigentlich in jeder sozialen und politischen Revolution, dass man etwas Neues aus den Menschen machen will. Nur welche Methoden da angewendet werden und wie sich die einzelnen Kräfte dann durchsetzen, daraus, glaube ich, kann man schon was lernen und kann Schlüsse ziehen. Aber dass diese französische Revolution Maßstäbe gesetzt hat, die vorher undenkbar waren, nämlich, dass die Menschen gleich sind und dass jeder, und das ist ja nicht so, dass es keine individuelle Prägung gibt, oder ich sage es mal anders, die französische Revolution ist der Beginn der bürgerlichen Revolution. Das heißt, was diese Revolution wollte, war ja, dass das Individuum, der Einzelne, eine individuelle Karriere, Laufbahn entlang seiner Talente, Begabungen, Anlagen machen konnte. Das große Motto dieser Revolution war La carrière ouverte au talent. Die Laufbahn oder die Karriere soll dem Talent offen sein. Offene Bahn für jeden Talentierten. Das war durchaus kein gleichmacherisches Prinzip. Natürlich gab es in der Französischen Revolution eine Phase, eben die Jahre, die hier beschrieben werden, 93, 94, wo die Radikalen so utopistische, fast frühkommunistische Überlegungen hatten. Aber gut, also diese Forderungen hatten schon die religiösen Ketzer des 16. Jahrhunderts, die Wiedertäufer und also diese ganzen ketzerischen Bewegungen hatten ja auch oft urkommunistische Forderungen und eine ziemlich blutige Handschrift, diese Forderung auch dann in die Realität zu schreiben, wie man weiß. Also das ist nichts Neues gewesen, da gab es eine Tradition. Menschen neigen offensichtlich unter bestimmten Bedingungen dazu, unter revolutionären Bedingungen dazu, radikale Utopien umsetzen zu wollen. Und da können sie sich zumindest in Europa ja, bis auf das Frühchristentum zurückdefinieren und zurückdenken. Ne? Also diese, alle Menschen sollen gleich sein und das Eigentum soll aufgeteilt werden. Es soll eine Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums geben und so weiter. Eine Gesellschaft fiel mir ein, wo bereits während des Dreißigjährigen Krieges es möglich gewesen ist, offensichtlich den König vor ein bürgerliches Gericht zu stellen. Das ist die schwedische. Im Vasa-Museum kann man vor allem, das ist für mich jetzt das größte Interesse an diesem ganzen Haus gewesen, erfahren, dass es dort nach dem Untergang dieses Prestige-Projektes, es war das größte Kriegsschiff, das bis dato gebaut wurde von der Menschheit, das vor den Augen aller kurz nach Verlassen des Stockholmer Hafenbeckens mit Mann und Maus gesunken. Da gab es einen jahrelangen bürgerlichen Prozess, also einen Prozess von einem bürgerlichen Gerichtshof, der nicht den Schiffbaumeister als Schuldigen festgemacht hat, sondern den König mit seinem Großadmiral, weil sie den Schiffbaumeister gezwungen haben und gehetzt haben. Das ist ein Punkt gewesen, wo ich mir gedacht habe, gut, diese Gesellschaft, die muss sich anders entwickeln haben als unsere, weil bei uns wäre das bis 1918 mit dem lausigsten Erzherzog nicht zu machen gewesen. Naja, in England haben sie auch einen König, also geköpft, nicht? Aber trotzdem, dass ein König sich den irdischen Gerichten, welcher Art auch immer, zu verantworten hat, war eine unerhörte Sache. Klar, weil der König war angesehen, hat sich selbst auch gesehen, als von Gottes Gnaden, von Gott eingesetzt, über den kein irdisches Gericht zu befinden hatte. Und gerade in Frankreich war das ja ganz extrem ausgeprägt. seit Ludwig dem 14. Also der französische Staat und der französische König waren ja eins. Und dass dieser König, Ludwig der 16., dann das Schafott besteigen musste, hat Europa unglaublich schockiert, was die Aristokraten angelangt hat. Für sehr viele Leute war das ein aufregendes, unglaubliches Signal. Auch wenn sich der Schiller dagegen ausgesprochen hat, wie Friedel hier beschreibt, für sehr viele Leute wie für den Heine war das fantastisch. Ja. Ein König ist kein anderer Mensch als jeder andere und er ist auch vor ein irdisches Gericht zu ziehen. Ich möchte das auch gern auf ein heutiges Phänomen oder auf eine heutige Entwicklung heraufziehen. Bis vor kurzer Zeit war es eigentlich nicht möglich, einen Gewaltherrscher, der eine Blutspur hinterlassen hat, viele Leute umgebracht hat, sein Land in Kriege verwickelt hat, vor einen internationalen Gerichtshof zu stellen. Das ist jetzt möglich. Das ist eigentlich erst möglich seit ganz kurzer Zeit. Der Milosevic war der Erste, ja? Und den Saddam Hussein, das hat, also sozusagen, dass überhaupt ein Gewaltherrscher, ein Diktator, ein Staatenlenker zur Verantwortung gezogen wird vor einem internationalen Gerichtshof, ist eine unerhörte Sache und ist noch ganz jung, ist erst ein paar Jahre alt. Müsste man da nicht bis auf den Nürnberger Prozesse zurückgehen? Ja, aber die haben, erstens einmal war der Hitler dort nicht vertreten, der war ja der Chef. Und das war nach einem verlorenen Krieg. Das ist noch eine ganz andere Situation gewesen, war auch damals erstmalig und einmalig. Die Europäer haben ja nicht Krieg geführt gegen Jugoslawien. Ja. Also, dass es heute so weit ist, dass ein Unrechtsherrscher fürchten muss, vor ein internationales Gericht zu kommen und verurteilt zu werden, ist eine ganz neue Entwicklung. Geht aber auf diese französische Revolution zurück. Das ist der Strang. Ja? Und ich bin ja persönlich der Meinung, dass die Errungenschaften dieser Revolution, so blutig sie war und so viel Unrecht sie auch hervorgebracht hat, weil so viele Menschen ja auch umgebracht worden sind, dass die intellektuellen, die sozialen, die mentalen Errungenschaften, die politischen Errungenschaften dieser Revolution verteidigt werden müssen. Das sind eben die Gleichheit vor dem Gesetz, die Gleichheit von Mann und Frau, das Recht auf individuelle Karriere, auf eine freie Meinungsäußerung, bitte Pressefreiheit, das ist etwas, was die Französische Revolution dekretiert hat. Gab es vorher nicht. Ja? Freie Presse, freie Meinungsäußerung, freie Beweglichkeit, Reisefreiheit, das sind alles Dinge, die diese Revolution dekretiert hat. Auch wenn es zeitweise dann wieder zusammengebrochen ist, trotzdem, die Franzosen verstehen sich heute auch als Erben dieser Revolution und verteidigen genau diese Errungenschaften, die oft als Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit subsumiert werden. Aber da gehört ja sehr viel mehr dazu. Auch die Trennung von Staat und Religion. Etwas, was dem Friedel überhaupt nicht gefallen hat, offensichtlich. Aber das ist doch was ganz Wichtiges. Und das ist in Frankreich, kein Mensch redet dagegen. Also natürlich, der Staat ist laizistisch. Die Kirche ist die Kirche und der Staat ist der Staat. Und die Kirche hat in staatlichen Institutionen nichts zu suchen. Das ist eine revolutionäre Sache, die bis heute in sehr vielen Ländern umstritten ist. Ja? Und auch bei uns ja nicht umgesetzt werden konnte. In Frankreich ist das aber so. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Zu Gast war diesmal Helene Maimann.